Teil 39 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sebastian. Die sechs Schwäne. Ein König jagte in einem großen Wald, verirrte sich und konnte keinen Ausgang finden. Da kam er endlich zu einer Hexe, die bat er, sie möge ihn wieder herausleiten. Die Hexe aber antwortete, das geschehe nimmermehr, er müsse darin bleiben und sein Leben verlieren, und nur das eine könne ihn erretten, dass er ihre Tochter heirate. Dem König war sein Leben lieb, und in der Angst sagte er ja. Die Hexe brachte ihm das Mädchen, es war jung und schön, er konnte es aber nicht ohne Grausen und ohne eine heimliche Furcht ansehen. Doch wollte er, was er versprochen hatte, halten. Die Alte führte dann beide auf den rechten Weg, und daheim ward die Hexentochter seine Gemahlin. Der König aber hatte noch 7 Kinder von seiner ersten Frau, 6 Buben und ein Mädchen. Und weil er fürchtete, es könne ihnen von der Stiefmutter ein Leids angetan werden, brachte er sie in ein Schloss, das er mitten in einem Wald stehen hatte. Es stand so verborgen, dass niemand den Weg dahin wusste, und er selber hätte ihn nicht gefunden, wenn ihm nicht eine weise Frau einen Knäuel von Garn gegeben. Wenn er den vor sich warf, wickelte er sich auf und zeigte ihm den Weg. Weil aber der König seine Kinder gar lieb hatte, ging er oft hinaus. Da ward die Königin neugierig und wollte wissen, was der König so viel allein in dem Wald zu tun habe. Sie forschte die Diener aus, und diese verrieten ihr das ganze Geheimnis. Das erste war nun, dass sie sich mit List den Knäuel verschaffte, dann nahm sie 7 kleine Hemdchen und ging hinaus in den Wald. Der Knäuel zeigte ihr den Weg, und als die 6 kleinen Prinzen sie von weitem kommen sahen, freuten sie sich, meinten ihr Vater käme und liefen heraus auf sie zu. Da warf sie über jeden ein Hemdchen, und kaum hatte es ihren Leib berührt, da waren sie in Schwäne verwandelt, hoben sich auf in die Luft und flogen davon. Sie meinte nun, sie hätte alle Stiefkinder weggeschafft und ging wieder heim, und so war das Mädchen, das in seiner Kammer geblieben war, errettet. Am anderen Tag kam der König in das Waldschloss, da erzählte es ihm, was geschehen war, und zeigte ihm noch die Schwanenfedern, die von ihren 6 Brüdern auf den Hof gefallen waren. Der König erschrak, gedachte aber nimmermehr, dass die Königin die böse Tat vollbracht, und weil er besorgte, die Prinzessin möge ihm auch geraubt werden, wollte er sie mit sich nach Haus nehmen. Sie fürchtete sich aber vor ihrer Stiefmutter und bat ihn, er möge sie nur noch die Nacht in dem Schloss lassen. In der Nacht aber entfloh sie und geradezu in den Wald hinein. Als sie auch den ganzen Tag bis zum Abend fortgegangen war, kam sie zu einer Wildhütte. Sie stieg hinauf und fand eine Stube mit 6 kleinen Betten. Weil sie nun müde war, legte sie sich unter eins und wollte da die Nacht zubringen. Bei Sonnenuntergang aber kamen 6 Schwäne durch das Fenster hereingeflogen, setzten sich auf den Boden und bliesen einander an und bliesen sich alle Federn ab, wie ein Tuch sich abstreift, und da waren es ihre 6 Brüder. Sie kroch unter dem Bett hervor, und die Brüder waren beides, erfreut und betrübt, sie zu sehen. »Du kannst hier nicht bleiben«, sagten sie, »das ist eine Räuberherberg, und wenn die Räuber von ihrem Zug heimkommen, dann wohnen sie hier. Alle Abend können wir uns aber eine Viertelstunde lang die Schwanenhaut gänzlich abblasen und auf so lange unsere menschliche Gestalt haben, hernach aber ist es wieder vorbei. Wenn du uns erlösen willst, musst du in 6 Jahren 6 Hemdlein aus Sternblumen zusammennähen, während der Zeit aber darfst du nicht sprechen und nicht lachen, sonst ist alle Arbeit verloren.« Und als die Brüder das gesprochen hatten, war die Viertelstunde herum, und sie waren wieder in Schwäne verwandelt. Am anderen Morgen aber sammelte das Mädchen Sternblumen, setzte sich dann auf einen hohen Baum und fing an zu nähen. Es redete auch kein Wort und lachte nicht, sondern sah nur auf seine Arbeit. Auf eine Zeit jagte der König, dem das Land gehörte, in dem Wald, und seine Jäger kamen zu dem Baum, auf welchem es saß. Sie riefen ihm zu, es sollte herabsteigen. Weil es ihnen nun nicht antworten durfte, wollte es sie mit Geschenken befriedigen und warf ihnen seine goldene Halskette herab. Sie riefen aber noch immer, da warf es seinen Gürtel, Als auch dies nichts half, seine Strumpfbänder, endlich alles, was es entbehren konnte, herunter, so daß es nichts mehr als sein Hemdlein anbehielt. Den Jägern war das aber alles nicht genug, sie stiegen auf den Baum, hoben es herab und brachten es mit Gewalt zum König. Der König war verwundert über seine Schönheit, wickelte es in seinen Mantel, setzte es vor sich auf das Pferd und führte es nach Haus, und ob es gleich stumm war, liebte er es doch von Herzen, und es ward seine Gemahlin. Des Königs Mutter aber war böse darüber, sprach schlecht von ihr. Niemand wisse, woher die Dirne gekommen, und sie sei des Königs unwert. Als sie nun den ersten Prinzen zur Welt brachte, nahm die Schwiegermutter ihn weg, bestrich ihr den Mund mit Blut und gab dann bei dem König vor, die Königin habe ihr eigen Kind gefressen und sei eine Zauberin. Der König aber aus großer Liebe wollte es nicht glauben. Danach, als sie den zweiten Prinzen gebar, übte die gottlose Schwiegermutter denselben Betrug und klagte sie wieder beim König an, und weil sie nicht reden durfte, sondern immer stumm saß und an den 6 Hemden arbeitete, so konnte sie nichts mehr erretten und ward zum Feuer verdammt. Der Tag kam heran, wo das Urteil sollte vollzogen werden. Es war gerade der letzte Tag von den 6 Jahren, und sie war mit den 6 Hemden fertig geworden, nur an einem fehlte der linke Ärmel. Wie sie nun zum Scheiterhaufen geführt wurde, nahm sie die 6 Hemden mit sich, und wie sie oben stand und das Feuer sollte angesteckt werden, sah sie 6 Schwäne durch die Luft daherziehen und über sich herabsenken. Da warf sie die Hemdlein hinauf, die fielen über die Schwäne hin, und kaum waren sie davon berührt, so fiel ihre Schwanenhaut ab und die 6 Brüder standen leibhaftig vor ihr, nur dem 6. fehlte der linke Arm und er hatte dafür einen Schwanenflügel auf dem Rücken. Da war auch ihr die Sprache wiedergegeben und sie erzählte, wie die Schwiegermutter sie so boshaft verleumdet. Dafür ward diese auf den Scheiterhaufen gebracht und verbrannt. Sie aber lebte mit dem König und ihren 6 Brüdern in Freuden. Ende von Die 6 Schwäne.